Abschnitt 20 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 20. Kapitel Auf dem Altar. Die Uhr im Ratskeller von X-Köbing donnerte eines Oktoberabends 7, als der artistische Direktor des Stadttheaters zur Tür hereinkam. Er sah strahlend aus, wie eine Kröte strahlen kann, die eine gute Mahlzeit hinter sich hat. Er sah froh aus, aber die Muskeln seines Gesichts waren es nicht gewohnt, solche Wege mitzumachen. Sie warfen die Haut in unruhige Falten und entstellten sein schreckliches Aussehen noch mehr. Er grüßte gnädig den kleinen, vertrockneten Kellermeister, der hinterm Ladentisch stand und die Gäste zählte. »Wie steht's?« schrie der Direktor auf Deutsch. Das Sprechen hatte er sich ja längst abgewöhnt. »Schönen Dank«, antwortete der Kellermeister auch auf Deutsch. Da es mit dem Deutsch der beiden Herren nun zu Ende war, gingen sie sofort zu Schwedisch über. »Na, was sagt er zu dem Jungen, dem Gustav? War er nicht ausgezeichnet als Don Diego? Was? Ich glaube, ich kann Schauspieler machen. Was? Ja, das muss ich sagen. Dieser Junge, aber es ist so, wie Herr Direktor gesagt haben. Es ist leichter, ein Talent aus einem Menschen zu machen, der sich nicht mit den dummen Büchern verdorben hat. Bücher sind ein Verderb, das weiß ich am besten. Übrigens weiß er, Kellermeister, was in den Büchern steht? Ich weiß es. Er wird sehen, wenn dieser junge Rengelm den Horatio spielt, wie der sich benehmen wird. Das wird schön werden. Ich habe ihm die Rolle versprochen, weil er so bettelte. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich ihm nicht helfen werde. Ich will für sein Fiasko nicht verantwortlich gemacht werden. Ich habe ihm auch gesagt, dass er die Rolle bekomme, um ihm zu zeigen, wie schwer das Spielen dem wird, dem die Natur nicht die Gabe verliehen hat. Oh, ich will ihn ducken, dass er nachher nicht mehr nach einer Rolle gaffen soll. Das will ich tun. Aber nicht davon wollen wir sprechen. Hat er zwei Zimmer frei, Kellermeister? Die beiden Kleinen? Eben. Stets zur Verfügung des Herrn Direktors. Ein Souper für zwei, aber fein. Um 8. Er serviert selbst, Kellermeister? Er schrie nicht, als er das Letzte sagte, und der Kellermeister verbeugte sich zum Zeichen, dass er verstanden habe. In diesem Augenblick trat Falander ein. Ohne den Direktor zu grüßen, setzte er sich auf seinen alten Platz. Der Direktor stand sofort auf und sagte, als er am Ladentisch vorbeikam, geheimnisvoll, um 8, worauf er ging. Der Kellermeister setzte Falander eine Flasche Absinth mit Zubehör vor. Da dieser keine Miene machte, das Gespräch zu eröffnen, nahm der Kellermeister seine Serviette und wischte den Tisch ab. Als das auch nichts half, füllte er den Streichholzständer und sagte, »Souper heute Abend, die kleinen Zimmer, hm?« »Von wem und wovon sprechen Sie?« »Von dem, der eben gegangen ist.« »Ach so, der. Das ist ungewöhnlich von ihm, wo er so geizig ist.« »Dann ist es wohl für eine Person?« »Nein, zwei«, sagte der Kellermeister und blinzelte mit den Augen. »In den kleinen Zimmern, hm?« Falander spitzte die Ohren, schämte sich aber gleichzeitig, dass er Klatsch anhöre, und ließ das Thema fallen. Das war aber nicht im Sinn des Kellermeisters. »Ich möchte wissen, wer das sein mag. Seine Frau ist krank und...« »Was geht das uns an, mit wem das Ungeheuer suppiert? Haben Sie eine Abendzeitung?« Der Kellermeister brauchte auf die Nase nicht zu antworten, denn Rengelm trat ein, strahlend wie ein Jüngling, der einen Lichtschimmer auf seinem Wege sieht. »Lass den Absinth heute Abend«, sagte er, »und sei mein Gast.« »Ich bin so froh, dass ich weinen möchte.« »Was ist geschehen?«, fragte Falander ängstlich. »Du hast doch nicht etwa eine Rolle bekommen.« »Doch, Pessimist, ich habe Horatio bekommen.« Falander wurde finster. »Und Sie, Ophelia«, fügte er hinzu, »wie weißt du das?« »Ich errate es.« »Deine Ahnung, es war ja nicht so schwer zu ahnen. Verdienen Sie es etwa nicht? Haben Sie am ganzen Theater eine bessere?« »Nein, das gebe ich zu. Nun liebst du Horatio?« »Oh, der ist herrlich.« »Es ist doch merkwürdig, wie verschieden die Ansichten sein können.« »Was ist denn deine?« »Ich finde, er ist der größte Elende von allen Hofleuten. Er sagt Ja zu allem.« Ja, mein Prinz, ja, mein guter Prinz. Wenn er sein Freund ist, so muss er doch einmal Nein sagen und ihm nicht immer zustimmen, wie die anderen Schmeichler. Musst du mir auch alles vernichten? Ich will dir alles vernichten. Wie kannst du, solange du glaubst, alles Jämmerliche, was Menschen geschaffen haben, sei groß und herrlich, etwas Unzeitlichem nachstreben? Wenn du Vollkommenheit und Vortrefflichkeit in allem hier siehst, wie kannst du dann eine Sehnsucht nach dem wirklich Vollkommenen empfinden? Glaub mir, der Pessimismus ist der wahrste Idealismus. Und der Pessimismus ist eine christliche Lehre, wenn das dein Gewissen beruhigen kann. Denn das Christentum lehrt das Elend der Welt, von dem wir uns durch den Tod befreien. Kannst du mich nicht glauben lassen, die Welt sei schön? Darf ich nicht dankbar gegen den sein, der uns alles Gute gibt, und mich über das freuen, was das Leben zu bieten hat? Doch, doch, freu dich, mein Junge, freu dich und glaub und hoff. Da alle Menschen nach der gleichen Sache dem Glück jagen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es erringen wirst, ein 1.439.145.300. Da nämlich so viele Menschen existieren, wie der Nenner dieses Buches angibt. Ist das Glück, das du heute errungen hast, die Qualen und Demütigungen dieser Monate wert? Und übrigens, worin besteht dein Glück, dass du eine schlechte Rolle bekommen hast, in der du nicht machen kannst, was man Glück nennt? Ich will damit nicht sagen, dass du durchfallen wirst. Bist du so sicher, dass... Er musste Atem holen, dass Agnes als Ophelia Erfolg haben wird? Vielleicht will sie die seltene Gelegenheit recht ausnützen und macht zu viel aus der Rolle, wie es gewöhnlich ist, aber es reut mich, dass ich dich traurig gemacht habe, und ich bitte dich, wie immer, nicht zu glauben, was ich sage. Man weiß ja nicht, ob es wahr ist. Wenn ich dich nicht kennte, würde ich glauben, du beneidest mich. Nein, mein Junge, ich wünsche dir wie allen Menschen, dass sie so schnell wie möglich ihre Wünsche erfüllt sehen, damit sie ihre Gedanken auf etwas Besseres richten, und das dürfte der Sinn des Lebens sein. Das sagst du so ruhig, wo du längst Erfolg gehabt hast. Sollen wir nicht dahin kommen, also nicht Glück zu haben, wünschen wir, sondern über unser heißes Bemühen lächeln zu können. Heißes, hörst du? Die Uhr schlug 8, so laut, dass es im Saal gellte. Falander erhob sich hastig vom Stuhl, als wolle er gehen, fuhr sich darauf mit der Hand über die Stirn und setzte sich wieder. »Ist Agnes heute Abend bei Tante Beate?« fragte er in gleichgültigem Ton. »Wie weißt du das?« »Oh, das kann ich mir doch denken, da du hier so ruhig sitzt.« »Sie wollte ihr ihre Rolle vorlesen, da ihr nicht mehr viel Zeit habt, nicht wahr?« »Ja, hast du sie heute Abend getroffen, da du auch das weißt?« »Nein, auf Ehre nicht. Ich kann mir keinen anderen Grund denken, weshalb sie an einem Abend, wo wir nicht spielen, nicht mit dir zusammen ist.« »Da hast du ganz recht gedacht. Übrigens hat sie mich gebeten, auszugehen und Gesellschaft zu suchen, da ich so lange zu Hause gesessen hätte. Sie ist so zärtlich und fürsorglich, das liebe Mädchen.« »Ja, sie ist sehr zärtlich.« »Sie hat mich nur einen einzigen Abend vergebens warten lassen, als sie bei deiner Tante aufgehalten wurde und mir keine Nachricht schickte. Ich glaubte, ich würde verrückt werden und konnte die ganze Nacht nicht schlafen.« »Das war am 6. Juli, nicht wahr?« »Du erschreckst mich. Spionierst du?« »Warum sollte ich das? Ich kenne ja euer Verhältnis und begünstige es in jeder Weise. Und warum ich weiß, dass es Dienstag, der 6. Juli war, als das geschah? Du hast es ja so oft erzählt.« »Das ist wahr.« Es blieb eine ganze Weile still. »Es ist merkwürdig«, unterbrach Rehnhjelm schließlich das Schweigen, »wie das Glück einen Menschen melancholisch machen kann. Ich bin heute Abend zu unruhig und wäre lieber mit Agnes zusammen gewesen.« »Wollen wir nicht in die kleinen Zimmer gehen und nach ihr schicken? Sie kann ja sagen, es sei Besuch von außerhalb gekommen.« »Das würde sie niemals tun. Sie kann nicht die Unwahrheit sprechen.« »Oh, das ist nicht so gefährlich. Das können alle Frauen.« Falander fixierte Rehngelm so eigentümlich, dass der nicht verstand, was Falander wollte. Darauf sagte er, »Ich will erst nachsehen, ob die kleinen Zimmer frei sind, dann können wir es ja machen.« Ja, nur zu. Fahlander hielt ihn zurück, als er Miene machte, ihm zu folgen und ging. In 2 Minuten war er wieder da. Er war ganz weiß im Gesicht, aber ruhig und sagte nur, Sie sind besetzt. Wie ärgerlich. Dann wollen wir einander Gesellschaft leisten, so gut wir können. Und sie leisteten sich Gesellschaft, aßen und tranken, und sie sprachen vom Leben und von der Liebe und von der Bosheit der Menschen. Und sie wurden satt und betrunken und gingen nach Hause und legten sich schlafen. Ende von Abschnitt 20.